Kapitel 10. Was für ein Tag, stöhnt Peer. Das kannst du laut sagen, sagt Claudius. Sie sind zu Fuß gegangen und bleiben nun auf dem eisernen Steg stehen. Es ist ziemlich kalt und schon dunkel. Im Bankenviertel und in der City auf der einen, in Sachsenhausen auf der anderen Seite brennen viele Lichter. Ein toller Anblick. Mutterliebe geht manchmal schon verschlungene Wege, sagt Peer nach einer Weile. Falsch verstandene Mutterliebe, meinst du, erwidert Claudius. Das ist für Mutter und Sohn jetzt eine harte Lektion. Und für uns sehr schade. Frau Schenk war nämlich eine sehr gute und sympathische Chefin. Ja, das glaube ich. Und wie geht es jetzt weiter, was meinst du? Fragt Peer besorgt. Ich vermute, wir bekommen einen neuen oder eine neue aus der Zentrale und dann wird es irgendwie so laufen wie bisher. Ohne Überfälle, hoffe ich. Ja, hoffentlich, sagt Peer. Ein Äppler? Ein Äppelwoi? Fragt Claudius. Das göttliche Stöffche, sagt Peer und lacht. Also los, gehen wir zum Wagner, meint Claudius. Und schon fast wieder gut gelaunt gehen die beiden Richtung Schweizer Straße.